20 Uhr und 2 Minuten Radio Lettisfest aus Baden-Baden mit mehreren Meldungen. Im Kreis Heilbronn ist die L1101 zwischen Neckarsulm und Autobahnanschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm wegen Hochwasser gesperrt. Es wird gebeten, auf die Autobahnanschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim auszuweichen. Und im Landkreis Ludwigsburg ist die L1141 zwischen Großsachsenheim und Unterriexingen wegen Hochwasser gesperrt. Keine Umleitung. Die Ortsdurchfahrt Oberriexingen ist wegen Hochwasser gesperrt. Und im Alt-Donau-Kreis ist die Landstraße 1242 zwischen Unterweiler und Altheim-Weihung durch umgestürzte Bäume in beiden Richtungen gesperrt. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zange, Zange, Zange, Zange, hey, hey, hey. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt, Herr Dirk. Ich hab geträumt. Nee, Gott, aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Hoffentlich nicht zu lang, ich bin nämlich da. Hallo, Nachtschwärmer! Ist Charlies Frau. Hallo in der Weihnachtswoche. Hallo heute am Montag. D-I-S-C-O on my radio. This is your favorite DJ. Playing your favorite disc and your favorite music. Keep on listening to the music, sweet darling. We love you madly. Tolle Songs, klar! Ja, dranbleiben, Leute, ich zähle auf euch. A signal thinking about the love that I got you. Half in my person, not on talking. You feel the gap, take my hand to the show. Click, we gotta have it and put it together. To form a line and return, that's kinda clever. On the slow, on the flow, on the flow, on tip. Yo, the double person for a love line. Love line. Baby, you've been out in the world. Christmas. You are now about to witness. Merry Christmas from Devil Boy Rodney and Granddad. It's coming around again, eh? Yeah, I mean, it must be nearly a year since the last one. Oh, it's a good 12 months. You are going to be visited by three ghosts. What do you fancy this Christmas then? Hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden. It's Christmas Eve! Play the 9-9-9-8. It's Christmas time! Wir brechen keine Regeln. Wir erfinden sie, während wir senden. Sag deiner Mann und sag auch deinem Pa, Sender für die Hits. Du hörst sie Tag und Nacht, egal was du so machst. Schon früh am Morgen trifft sich wie ein Blitz. Uchi, uchi, kuh. Dann schläfst du schon vor Lachen nicht mehr ein. Uchi, uchi, kuh. Ein Tag, den man beginnt mit Radio, wo man spinnt. Das muss ein guter Tag für alle sein. Das ist Berlin Center für Musik. Wer die da donnert bis, dass es sowas gibt. Wer tralalalala, seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Ganz klar! Mr. Glory, 20.13 Uhr. Touch this. piece of my heart and you find my love. Super starke Song, Intermission, Piece of My Heart. Jetzt haben wir ein paar Weihnachtsgrüße von unseren Geschäftspartnern. Und es wird ja immer interessanter, hier bei Radio Ladies First Werbung zu machen. Sie Resonanz vom vergangenen Montag, das werden wir extra noch behandeln. Gut, Ihre Firma Günther Traub, Teppichkultur und exklusive Leuchten aus Sinsheim wünscht allen Kunden und Freunden ein frohes neues Jahr. Nächster Gruß, Autohaus Schillinger La. Autohaus Fritz Schillinger, Ihr Opel- und GM-Vertragshändler, wünscht allen Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 1994. Dann haben wir da Pullover Mill, Ihre Strickwarenfabrik mit Direktverkauf in Stutensee Blankenloch bei Karlsruhe. Und in Herxheim bei Landau wünscht allen Kunden, Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr. Ich ziehe die jetzt durch, dass ich es hinter mir habe. Neues Fruchtsäfte von Natur aus Klasse wünscht allen Kunden und Geschäftsfreunden fröhliche Weihnachten und ein erfolgreiches 1994. Möbelgild, die großen Einrichtungshäuser der Südpfalz mit dem besonderen freundlichen Service. Zweimal in Herxheim bei Landau wünscht allen Kunden und Geschäftsfreunden fröhliche Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr. Zwischenzeitlich wird es ein paar Sekunden, 20.17 Uhr und alle, die sich zugeschaltet haben, hallo Nachtschwärmer! Ihr seid vollkommen richtig. Toi Toi, mobile Sanitärsysteme, Ihr WC-Mietservice aus La wünscht allen Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und erfolgreiches 1994. Stichwort 1994, Nachtschwärmer. Hat es für einen Sinn, einen Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf? Und das... Wir arbeiten so lang. Das genau, das machen wir. Wir bearbeiten fürchterlich lang an Silvester. Wir arbeiten so lang, nämlich von 20 bis 24 Uhr bin ich für euch da an Silvester. Zur totalen Party-Power. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang. Ja, 4 Stunden Party nonstop. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang. Alles für euch. Wir arbeiten so la la la la la. Ja. Ja, jetzt alle zusammen jetzt. Yes. Und wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so la la la la la lang. Darf ich? Meine ist so lang. Meine ist so lang. Meine ist so la la la la la. Run to me on your Maximum Music FM. Maximum Music FM. Run to me on your Maximum Music FM. Hi, this is Frank Sinatra. Thanks for playing all my records. Come on. Summer of Tyler Pump. Weiter geht's mit Weihnachtsgrüßen. Bauknecht Kopiersysteme und Telefax. Ihr kompetenter Partner aus Schramberg wünscht allen Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und erfolgreiches 1994. Kreativität ist unsere Stärke. Möbel Neininger, Stramberg, bekannt als preiswert und gut. Wünscht allen Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und erfolgreiches 1994. Und da haben wir noch Outer House. Schmidt, ihr Peugeot Vertragshändler, wünscht allen Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und auch ein erfolgreiches 1994. City Friseur Weber aus Offenburg wünscht auch ein fröhliches Weihnachtsfest und erfolgreiches neues Jahr. Hier läuft übrigens gerade die ganze Reihe von Ice MC. Ja, Firma Klein Heizungs- und Lüftungsbau, Gas und Wasser, Installation in Offenburg-Ramersweier wünscht allen Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und erfolgreiches neues Jahr. Zweirad Himmelsbach in La Friedrichstraße 36 wünscht auch allen Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr. Und das gleiche kommt natürlich für alle Nachschauer auch von mir, ganz klar. Lasst euch gut gehen an Weihnachten. Durch die Straßen und ich bin entzückt. Denn ich weiß, ich mach die Frauen verrückt. Und plötzlich pfeifen die Mädels und das noch im Chor. Ich sag, es tut mir leid, doch ich hab was viel Besseres vor. Ah, ich höre Radio Ladies vor. Radio Ladies. Die absolute Super Show. Rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen, wenn ich als Star in der Zeitung stehe. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Dann ist es zu spät, zu spät, zu spät. Es ist nie so früh und selten so spät, Nachtschwärmer. 20.25 Uhr wird's gleich. I say blues time, genau. Now, ladies and gentlemen, it's blues time. Haha. And when I say blues, I mean blues. Und Blues ist immer etwas Trauriges. Ein Mann sagte zu mir, man, play the blues and I put you in your shoes. Das war so ein Schrank. Ich sag, sie brauchen meine Schuhe nicht zu putzen, das kann ich selber. I put you in your shoes now. Okay, er hat meine Schuhe dann geputzt und so. Die waren nachher auch unheimlich blank, aber es waren Wildlederschuhe. Na ja, egal. Jedenfalls ein Blues, ein trauriger Blues für Sie. The Three Old Lady Blues. Handelt von drei alten Damen. Die eine ist 75 und sagt, ich sehe aus wie 65. Und die zweite sagt, ich bin 85 und fühle mich wie 75. Und die dritte sagt, ich bin 95 und immer noch Jungfrau. Toi, toi, toi. Und am Schluss stirbt dann der Kreuzworträtselkönig. Und er wird begraben, 3 Meter senkrecht und 2 Meter waagerecht. Der Blues handelt davon, dass der Papst angeblich Selbstmord begangen haben soll. Warum nicht, wenn man sich beruflich verbessern kann? Es ist der Schwamm drüber Blues. Steht was Falsches auf der Tafel? Geh mit dem Schwamm drüber. Liegt der Joghurt in der Sonne, dann wächst Schwamm drüber. Liegst du auf dem Schienenstrang und es fährt eine Tram drüber, nimm das alles nicht so schwer, Baby. Sag doch Schwamm drüber, Honey. Das ist der Schwamm drüber, Blue. Petrus ging nicht übern See, nein, er schwamm drüber. Und das böse, böse Meer hüpft so gern mal übern Damm rüber. Brauchst du ein Muster auf der Butter, geh mit dem Kamm rüber. Und unser Hammel steigt so gern übers Lamm rüber. Schwamm drüber, das ist der Schwamm drüber, Blue. Ha, Lusai. Ey, da machen wir einen. Au, ich habe wieder eine Geschichte für euch. Hört zu. Die Geschichte meiner Nachbarin. Erzähl schon! Ich sitze auf meinem Balkon. Den Blick starr geradeaus. Denn im Haus gegenüber zieht meine Nachbarin sich wieder mal aus. Aus diesem Grund kommen meine Freunde stets gern bei mir vorbei. Bei diesem Striptease ist der Eintritt immer frei. Ja, sie ist, wie sie ist. Kommt vorbei und schaut zu. Das rate ich euch. Das sind ja lauter Spanner. Hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden. Power Play. Music Power. decide if the future in life is a positive one. I keep on believing, still got the feeling, got you on my mind and thus what's the feeling? Believing everything for the pleasure and lust, baby, it's a question of trust. Trust me, I'll be the one to fight for you when things are wrong. Trust me, I'll never let you down. Trust me, I'll be the one to fight for you when things are wrong. Trust me, I'll never let you down. Jetzt kommt die Werbung! Und zwar zack, zack! Right! Kapische! Schluck mal Schluck, erfrischender Genuss! Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. 20 und 32 Minuten Radio Lettisfest aus Baden-Baden mit einigen Meldungen. B10 Stuttgart Richtung Köppingen zwischen Deizisau und Blochingen Unfall, 2 Kilometer Stau. Und im Kreis Heilbronn ist die L1101 zwischen Neckarsulm und Autobahnanschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm wegen Hochwasser gesperrt. Es wird gebeten, auf die Autobahnanschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim auszuweichen. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar. Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Exklusiver Gold- und Brillantschmuck muss nicht teuer sein. Wenn Sie mal in Pforzheims Fußgängerzone nachschauen, da ist die Goldgrube bei Blauert und Bürkle. Uhren, Gold, Brillanten, ein großes Angebot zu günstigsten Preisen. Goldgrube Blauert und Bürkle in Pforzheim, westliche 8, Fußgängerzone. Immer wieder Grund zur Freude, Möbel gibt in Herzheim. Ist das schön, toll, unglaublich. Ja, solche Reaktionen sind ganz normal, wenn jemand erstmals zu Möbel gibt kommt. Aber das Beste ist, auch beim zweiten Blick ins Innere dieses außergewöhnlichen Möbelhauses lässt die Begeisterung nicht nach. Möbel gibt Herzheim. Come back, Diana, I'm missing you. Unverwechselbar, Tony Christie, in Love Again, sein neues Album. Fantastischen Version des Welthits Solitaire. Tony Christie in Love Again, die neue CD von Ariola. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Jetzt noch die Termine vom Leben Charlie von dieser Woche. Übermorgen am Mittwoch. Am 22. da beginnen die Ferien. Donaueschingen, Donaualibi. Große Anlage, großer Sound. Und da bin ich selbst. Einlass schon 19.30 Uhr. Dann haben wir ja Weihnachten am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist der 26. Tübingen Hirschau. Stefan Hartmann Halle. Oh, diese superstark, die Halle, die hat ja oben so Ränge, Balkone und so. Kann man oben runter gucken, Spitzenklasse. Dann am gleichen Tag, am 26. Bärenzahl Schramberg. Einlass 19 Uhr, jeweils. Dann in Tübingen nochmal, Hirschau, am 29. Mittwoch darauf. Und alle, die am zweiten Weihnachtsfeiertag da sind, bekommen einen Gutschein, wenn sie dann am 29. wiederkommen, dass es nicht ganz so teuer wird. Leave all your problems, bang a tom, it's a party, Johnny here. Und dann nicht vergessen, Silvester, 4 Stunden von hier aus. Und zwar von 20 bis 24 Uhr. Ihr braucht keine Bänder, ihr braucht keine CDs, ihr braucht nichts, ihr braucht nur das Radio einschalten am Abend. Da kommen die tierischsten Mixe, die totale Stimmung. Deutsche Welle, Spezial, mindestens eine Dreiviertelstunde. An alle. Funkspruch an alle. An alle. Diesseits und jenseits der Grenzen. In Nord und Süd. In Ost und West. Na, schön, das war der Aufhänger unserer Weihnachtsgewinnaktion. Heute vor einer Woche. Fest. Am 13. Da war ja das. Weihnachtsfest. Ich glaube nicht, was das für eine Resonanz war. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich. Wir hatten, ich muss vielleicht ein bisschen zurückgreifen, es begann etwa vor, ich glaube, 2 Jahren, da hatten wir es schon mal gemacht, da waren dann 7000 Anrufe. Im April dieses Jahr waren es, ich habe es jetzt hier liegen, so an die 20, aber am Montag war der einsame Rekord, eine Woche, 62.868 Anrufe. Nochmal vielen Dank im Namen aller von Radio Ladies First. Felices Navidades y un próspero año nuevo. Buon Natale a tutti ed in particolare all'equipaggio del Santa Maria. First Cottage to Deepest, 20.42 Uhr. Jetzt ist aber Zeit für unser Gewinnspiel. Deutsche Welle Spezial. Fünf in der Breden werden wieder gesucht.

Also, so schwierig dürfte es nicht gewesen sein. Jetzt machen wir mal das Feststellen und das auch ein Nachtschwärmer ist ein Richtiger, der das weiß. Ich habe dran den Markus aus Bad Schönborn, er ist 26. Das ist ja in der Bruchsal, hast du gesagt, gell? Richtig. Markus. Markus, also 5 Stück brauche ich. Das war die Nena. Nena, genau. Mein Namensvetter. Ja. Jochen Witt. Jochen Witt. Ja, was meinst du noch? Spliff. Spliff war auch dabei, genau. Und der Kommissar, erinnere ich dich auch. Falco. Falco, genau. Wie viel haben wir jetzt? 4. Oder haben wir schon 5? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Komm, lass einen los. Ja, pass auf, Trio, machen wir noch dazu. Ja! Ein richtiger Nachtschwärmer. Markus, bleib dran. Alles klar. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. Mir eine totschicke Radiosendung eingestellt mit Charlie, toller Musik und super Beiträgen. Und so praktisch habe ich alles direkt in meinem Radio. Charlie? Finde ich Otto. Der saut echt scharf. Charlie macht einfach Spaß. Du Gabi, ich brauche deinen Rat. Oh. Meine Goldfische haben bestialischen Mundgeruch. Aber da gibt's doch Möglichkeiten. Ich habe schon alles probiert. Alles? Hier, versuch das mal. 2 Wochen später. Hallo Gabi. Hallo Sonja. Du, dein Tipp war prima. Ah. Meine kleinen Fischmäuler duften wie eine Riesenwäscheleine voll Pfefferminze. Na siehste. Du bist einfach meine beste Freundin. Riecht ihr Fisch mal ungewollt, Rochengold. Fischelt der Fisch frisch, freut sich der Mensch. Rochengold. Ich kann ihn nicht vergessen. Es war kein neues Parfum, es war sein rechter Arm. Necroman, diese Leere in den Augen und dieser Duft. Was haben Sie aus mir gemacht? Necroman, ein ungewöhnlich attraktives Eau-de-Totenbett-Aftershave in 4 aufregend faszinierenden Gruftdüften. Dieser Mann, diese Gruft. Noch eine Werbung gefällig? Okay. Wenn bei uns die tolle Debatte steigt, dann ist bald das ganze Bundeshaus ein Tummelplatz. Kleine Raffzähne spielen Versteck mit ihren Wählern. Helmut, erhöhen wir nun die Steuern oder nicht? Und unser Chef ist überall der größte Spaßvogel. Ich bin der Größte. Aber wenn Rita ihr Dekolleté ins Spiel bringt, was glauben Sie, was dann passiert? Dann dreht sich plötzlich alles nur noch um sie. Spitze. Es steckt viel Spaß im Dekolleté. In der Schule. Tagträumen. Neugierde. Tatendrang. Zoff zu Hause. Bei Liebeskummer. Wer viel um die Ohren hat, hört am besten uns. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Jawohl, mein Schatz. Sie hat gesagt, es müsste sein. Wo ist meine Hose? Oh, ich bin so aufgeregt. Denn jeder hat eine Fledermaus im Haus. Fledermaus im Haus. Fledermaus. Life is life. I won't let you. I won't let you down. I won't let you. I won't let you down. I won't let you. I won't let you down. I won't let you. I won't let you down. So, das hätten wir. Schwotikowski. Toten weg von der Fernbedienung. Gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Schluck für Schluck. Erfrischender Genuss. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. In wenigen Sekunden, 21 Uhr und 2 Minuten, Radio Lädesfürst aus Baden-Baden. Verkehrsmeldungen, die B10 Stuttgart Richtung Göppingen zwischen Deizisau und Blochingen, Unfall, 2 Kilometer Stau.

Tja, sonntags und montags ab 20 Uhr. Nachtjammer-Spezial mit Charlie. Mein Walkman spielt jedes Lied. Mein Walkman. Ja, jedes Lied. Mein Walkman. Der bringt dich echt gut drauf. Mein Walkman. Frühmorgens, voll müde noch. Mein Walkman, der bringt dich hoch. Mein Walkman war echt ein guter Kauf. Wir alle sehen das ganz anders, weil dein Walkman hat kein Radio. Mein Walkman spielt jedes Lied, mein Walkman, ja jeder sieht, mein Walkman, der bringt dich echt gut drauf. Tja, die 100,4 aber auch freuen, klar. Jabba, dabba, dabba, du! Maxis Maximal. Maxis Maximal. Toll, was? Get it. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. And I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Miles, 21:15 Uhr wird's gerade. Hallo Nachtschwärmer, wie gesagt, schönes Weihnachtsfest. Das ist jetzt bald soweit, wünsche ich euch allen. Am Sonntag bin ich ja nicht hier, da bin ich ja in Tübingen-Hirschau. Da macht die liebe Brigitte für mich. Ich rufe mal von dort an und frage mal, wie es euch geht. Sind Sie extrem unter Druck? Steht Sie einer bis zum Hals? Kein Problem. Wir bringen Ihren Hormonspiegel wieder in Ordnung. Im Eierkasten. Nur ein Spritzer vom Euro-Industriepark. Im Bordell wächst das famose Hartgemüse aus der Hose. Jeden Tag sitz ich am Wannsee und ich höre den auf meinem Handtuch. Doch ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Manchmal schließe ich die Augen. Stell mir vor, ich sitze am Meer. Ich will wieder an die Nordsee. Zurück nach Westerland. Ich will zurück zu den Ostfriesen, ne? Erstmal schönen Dank nach für den Besuch in Rotzmal und in Hornberg. Auch Grüße nach Hunsmach ins Elsass. Kommendes Wochenende, darf ich mal kurz erwähnen, weiß Wochenende, in zwei Tagen, da komme ich schon ganz durcheinander. Am Mittwoch, den 22. Donaueschingen, Donauhalle B. Da bin ich selbst, große Anlage und so weiter. Zweiter Weihnachtsfeiertag, zum einen Schramberg, Bärensaal und zum anderen Tübingen, Hirschau. Ich vergesse über den Hallennamen. Und am Mittwoch drauf wieder, am 29. Nochmal Hirschau, weil es so schön war. Das wird garantiert eine Granate. Da bekomme ich immer 1000 Anrufe wegen Platten gespielten. Woher, wieso, warum? Bitte erst nach 9:30 anrufen und lang klingeln lassen. Sollte das aber einer nicht erwarten können, habe ich dann einen heißen Tipp. Alle, die in der Gegend Freudenstadt wohnen, Rottweiler, Freudenstadt, Rekord Inn gibt es da. Einen heißen Schallplattenladen. Freudenstadt, Straßburger Straße oder in Oberndorf, Lindenhof. Er hat auch kleine Spezialitäten. Telefon 07441 84578. Record In heißt der Laden. Hat auch Remixe und so Sachen. Na, ruf mal da an. Sag einen schönen Gruß von mir. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Einfach gut. Volle Kraft voraus. Yeah. All right. Genau, Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich will dich gern verführen, doch bald schon merke ich, das wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich und dann küsst du mich. Denn zu meinem Glück weißt du nicht, Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Auf deinen heiligen Schein fall ich auch nicht mehr rein. Denn auch du hast Gott sei Dank garantiert noch was in Schwarz. Es ist unheimlich geil, heute hier zu sein, und die Sendung ist mindestens so wie ich, nämlich sternhagelvoll. Attention! At this moment you are now listening to an Ice-T. Achtung, hier ist Ice-T. If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, ho, cum, dirty bitch, low motherfucker, nigga, hooker, slut, tramp. Der nimmt doch kein Blatt vor den Mund, oder? Tramp, bitch, ho. Und das ist nämlich sein Erfolg. Dann hat er eine Pseudogruppe, die heißt Buddy Count. Das ist der Wahnsinn. Das ist es. Buddy Count, Buddy Count, Buddy Count. Yeah, motherfucker! Buddy Count, Buddy Count, Buddy Count, Buddy Count, Buddy Count, Buddy Count. Buddy Count, nigga! Main motherfucker called Moose Man, laying the rhythm tracks. I got the one and only infamous D-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie. Zu verstärken nach Trim 21:26. Das waren sie ja schon wieder fast die ersten anderthalb Stunden heute am Montag, den 20. Dezember. Ach, da habe ich ja einen ganz vergessen. L, was meinst du von Buddy Count, ne? Oh Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Das glaubst du wohl selber nicht. Komm mal rein ins Studio, komm. Hey, Kinder, kommt bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Ich danke dir, L. Übrigens nachher nach 22 Uhr, L Bandy Spezial. Zwei Folgen, zwei ganz neue bei RTL. Wir haben ja auch reinziehen müssen. Ganz kurz noch ein Weihnachtsgruß. Autohaus Fritz Schillinger aus Laa, ihr Opel und GM-Händler wünscht allen Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und erfolgreiches 1994. Und Charlie 2000 präsentieren die Weihnachts-Reggae-Mega-Disco-Night in der Donauhalle B in Donaueschingen. Einlass 19.30 Uhr. Mittwoch, 22. Dezember. Der grelle Wahnsinn. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lass doch alles stehen und gehen. Jabba, jabba, jabba, du. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Muss nicht traurig sein nach Schwärmer. Tschüss. Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit Meldungen zur Verkehrslage. Im Landkreis Calw und im Enzkreis ist die B294 Pforzheim-Freudenstadt zwischen Neuenburg und Höfen nach Überschwemmungen gesperrt. Umleitung über Straubenhardt Dennach. B33 Triberg St. Georgen zwischen Sommerau und St. Georgen nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Auf der B500 Furtwangen hinter Zarten und auf der L173 Simonswald Föhrenbach Behinderungen durch umgestürzte Bäume. Im Kreis Heilbronn ist die L1101 zwischen Neckarsulm und der Autobahnanschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm wegen Hochwasser gesperrt. Es wird gebeten, auf die Autobahnanschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim auszuweichen. Im Kreis Ludwigsburg ist die L1141 zwischen Groß-Sachsenheim und Unterrieksingen wegen Hochwasser gesperrt. Keine Umleitung. Die Ortsdurchfahrt Oberrieksingen ist wegen Hochwasser ebenfalls gesperrt. Im Alpdonaukreis ist die Landstraße 1242 zwischen Unterweiler und Altheim-Weihung durch umgestürzte Bäume in beiden Richtungen gesperrt. Im Kreis Ravensburg muss auf zahlreichen Straßen mit Behinderungen durch umgestürzte Bäume gerechnet werden. Und letztendlich im Bereich Buchenecker-Odenwaldkreis Behinderungen durch teilweise überflutete Straßen. Radio Ladies First aus Baden-Baden.